Erste Rahel sah, dass sie keine Kinder für Jakob bekam. Sie wurde eifersüchtig auf ihre Schwester Lea. Sie sagte zu Jakob, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Zweiter Jakob wurde wütend auf Rahel. Er sagte, ich bin nicht Gott. Er hat dir Kinder verweigert. Dritter da sagte sie, hier ist meine Dienerin Bilha. Geh zu ihr. Sie soll Kinder für mich bekommen. Vierter sie gab ihm Bilha als Frau. Jakob schlief mit ihr. Fünfter Bilha wurde schwanger. Sie schenkte Jakob einen Sohn. Sechster Rahel sagte, Gott hat mir Recht gegeben und mich gehört. Sie nannte den Jungen denn, siebter Bilha wurde wieder schwanger. Sie schenkte Jakob einen zweiten Sohn. Achter Rahel sagte, ich habe mit meiner Schwester gekämpft und gewonnen. Sie nannte ihn Naphtali. Neunter Lea sah, dass sie keine Kinder mehr bekam. Sie gab Jakob ihre Dienerin Silpa als Frau. Zehnter Silpa schenkte Jakob einen Sohn. Elfter Lea sagte, was für ein Glück. Sie nannte ihn Gerdi. Zwölfter Silpa schenkte Jakob einen zweiten Sohn. Dreizehnter Lea sagte, ich bin glücklich. Andere Frauen werden mich glücklich nennen. Sie nannte ihn Assa. Vierzehnter Ruben fand auf dem Feld besondere Pflanzen. Er brachte sie seiner Mutter Lea. Rahel wollte diese Pflanzen auch haben. Fünfzehnter Lea sagte, du hast mir schon meinen Mann weggenommen. Willst du jetzt auch die Pflanzen? Rahel sagte, Jakob darf heute Nacht bei dir schlafen, wenn ich die Pflanzen bekomme. Sechzehnter am Abend kam Jakob vom Feld. Lea sagte zu ihm, du musst heute zu mir kommen. Ich habe dich mit den Pflanzen bezahlt. Er schlief bei ihr. Siebzehnter Gott hörte Lea. Sie wurde schwanger und bekam ihren fünften Sohn. Achtzehnter Lea sagte, Gott hat mich belohnt, weil ich Jakob meine Dienerin gab. Sie nannte ihn Issachar. Neunzehnter Lea wurde wieder schwanger. Sie bekam einen sechsten Sohn. Zwanzigster Lea sagte, Gott hat mir ein schönes Geschenk gemacht. Jetzt wird mein Mann mich ehren. Sie nannte ihn Sebulon. 21. Danach bekam sie eine Tochter. Sie nannte sie Dina. 22. Dann dachte Gott an Rahel. Er hörte sie und sie konnte Kinder bekommen. 23. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, Gott hat meine Schande weggenommen. 24. Sie nannte ihn Josef. Sie sagte, Gott soll mir noch einen Sohn geben. 25. Nach Josefs Geburt sagte Jakob zu Laban, lass mich in meine Heimat gehen. 26. Gib mir meine Frauen und Kinder. Ich habe lange für dich gearbeitet. Du weißt das. 27. Laban sagte, bitte bleib. Ich merke, dass Gott mich wegen dir segnet. 28. Laban fragte, wie viel Lohn willst du haben? Ich werde es dir geben. 29. Jakob sagte, du weißt, wie ich gearbeitet habe. Deine Tiere sind unter mir gewachsen. 30. Früher hattest du wenig. Jetzt hast du viel. Aber wann sorge ich für meine eigene Familie? 31. Laban fragte, was soll ich dir geben? Jakob sagte, nichts. Aber tu eine Sache für mich. 32. Ich gehe heute durch deine Herden. Ich nehme alle gefleckten und schwarzen Tiere heraus. Das soll mein Lohn sein. 33. So kannst du später sehen, ob ich ehrlich bin. Wenn ein Tier nicht gefleckt ist, habe ich es gestohlen. 34. Laban sagte, gut, ich bin einverstanden. 35. Aber Laban nahm am selben Tag alle gefleckten Tiere weg. Er gab sie seinen eigenen Söhnen. 36. Er brachte sie weit weg von Jakob. Jakob hütete die restlichen Tiere von Laban. 37. Jakob nahm frische Zweige von Bäumen. Er schälte Streifen hinein, damit sie weiß aussahen. 38. Er legte die Stäbe in die Wasserrinnen. Dort tranken die Tiere und paarten sich. 39. Die Tiere sahen die Stäbe an. Dann bekamen sie Junge, die gestreift und gefleckt waren. 40. Jakob trennte diese Tiere von Labans Tieren. Er baute sich eine eigene Herde auf. 41. Immer wenn die starken Tiere zusammenkamen, legte Jakob die Stäbe hin. 42. Bei den schwachen Tieren legte er keine Stäbe hin. So bekam Laban die schwachen Tiere und Jakob die starken. 43. So wurde Jakob sehr reich. Er hatte viele Tiere, Diener, Kamele und Esel.